Erster er brachte mich zum Eingang des Tempels zurück, wo ich sah, dass Wasser unter der Schwelle nach Osten floss, da die Vorderseite des Tempels in diese Richtung zeigte. Zweiter danach führte er mich durch das Nordtor nach draußen und ging mit mir um das Gebäude herum zum äußeren Osttor, wo Wasser an der südlichen Seite heraustropfte. Dritter, als der Mann mit einer Messschnur nach Osten ging, miss er eine weite Strecke ab und führte mich durch das Wasser, das mir bis zu den Knöcheln reichte. Vierter, er miss erneut eine weite Strecke und führte mich hindurch, wobei das Wasser nun bis zu den Knien stieg, und nach einer weiteren Messung reichte es mir bis zur Hüfte. Fünfter, schließlich miss er noch einmal, aber nun war der Fluss so tief geworden, dass ich ihn nicht mehr zu Fuß durchqueren konnte, sondern darin schwimmen musste. Sechster, er fragte mich, hast du das wohl gesehen, Menschensohn, und führte mich dann wieder zurück an das Ufer des Flusses. Siebter, als ich dort ankam, bemerkte ich am Ufer des Flusses sehr viele Bäume, die auf beiden Seiten wuchsen. Achter, er sagte zu mir, dieses Wasser fließt in den Osten und in das Tote Meer, damit das salzige Wasser dort gesund wird. Neunter, überall, wo dieser Fluss hinkommt, wird es viele Lebewesen geben, weil das Wasser die Umgebung heilt und alles zum Leben erweckt. Zehnter, Fischer werden von Engedi bis Eneglaim an den Ufern stehen, da es dort so viele Fischarten wie im großen Meer geben wird. Elfter, die Sümpfe am Rand werden jedoch nicht gesund, sondern sie bleiben salzig, damit man dort Salz gewinnen kann. Zwölfter, an beiden Ufern werden Obstbäume wachsen, die jeden Monat neue Früchte tragen, wobei ihre Blätter zur Heilung dienen. 13. Gott, der Herr, sagte, dies ist die Grenze, nach der ihr das Land unter die 12 Stämme Israels aufteilen sollt. 14. Jeder Stamm soll einen gleichen Anteil erhalten, da ich es euren Vorfahren versprochen habe. 15. Die nördliche Grenze beginnt am Großen Meer und verläuft in Richtung Hetlon bis nach Hamat. 16. Sie führt weiter über Berota und Sibraim bis nach Hazar-Enon an der Grenze zu Hauran. 17. Die Grenze verläuft also vom Meer bis nach Hazar-Enon, während Damaskus im Norden liegt. 18. Im Osten bildet der Jordan die Grenze zwischen Gilead und Israel, die bis zum östlichen Meer bei Tamar verläuft. 19. Die südliche Grenze erstreckt sich von Tamar bis nach Kades und folgt dem Bach Ägyptens bis zum Meer. 20. Im Westen bildet das große Meer die Grenze bis zu dem Punkt, der gegenüber von Hamat liegt. 21. Ihr sollt dieses Land unter euch aufteilen, wobei jeder Stamm Israels seinen Teil erhalten soll. 22. Wenn ihr das Land verteilt, sollt ihr auch die Fremden berücksichtigen, da sie wie einheimische Israeliten zählen. 23. Jeder Fremde soll seinen Anteil dort erhalten, wo er bei einem der Stämme wohnt, sagt Gott, der Herr.